Ich habe gerade beim Klicken auf mein Mikro geguckt und sehe, dass sich übelst viele Barthaare in meinem Mikro Popschutz verheddert haben. Geil. Sehr schön, gell? Ich habe immer auf meinem Geschäftslaptop, der schwarz, also so matt-schwarzes Kunststoff, und da habe ich immer lauter so, keine Ahnung, ich habe auf im Bart so Schuppen und alles Mögliche, wo dann da drauf liegt oder irgendwelche Krümel und Sachen, und ich muss so oft am Tag da einmal drüber wischen, dass es weggeht. Aber es fällt mir auch nur da auf, weil der halt schwarz ist. Ja, weil der schwarze Laptops. Das ist so lästig irgendwie. Und wenn dann immer jemand dran sitzt, dann ist mir das auch ein bisschen peinlich, weil da so viel Zeugs von mir, meine ganzen, glaube ich, von dir schau übermäßig viele Schuppen. Ja, aber jeder Mensch verliert ja. Ich finde es auch immer unangenehm, wenn man irgendwie so sein Handy, also irgendwas auf dem Handy jemandem zeigt. Und dann siehst du so, wenn du es dann in einem bestimmten Winkel hast und das Licht sich so drauf bricht, siehst du wie irgendwie so Fett, also so die natürliche Fettschicht von den Fingern, so Schlieren auf dem Display hinterlassen haben und vielleicht irgendwo ein Fleck ist oder so. Dann denke ich mir so, während ich das Video oder das Bild zeige, so, oh, bitte denk jetzt nichts Schlechtes von meinem Handy oder dass ich unsauber bin oder so. Das ist so schlimm. Immer geil, wenn man irgendwie auf dem Tablet oder auf dem Laptop eine Serie anguckt und dann kommt irgendwie so ein schwarzer Bildschirm oder beim Spielen so ein Ladebildschirm und dann sieht man sich selber, wie man so komplett ungepflegt am Wochenende auf dem Sofa flackt oder wo auch immer man guckt, und dann sieht man so ganz armselig sich selber. Das ist auch immer ein super toller Moment. Das sind die wahren Momente, wenn man sein wahres Ich erkennt. Oh Gott. Und dann ist man froh, wenn einfach wieder irgendwas dargestellt wird und die Spiegelung ein bisschen weggeht. Wenn dann sein super gepflegter Charakter im Online-Spiel gezeigt wird und man denkt, ja, den habe ich heute gut gepflegt. Nicht nett. Oh je. Ich habe deine Empfehlung von der letzten Woche habe ich angeguckt. Also nicht ganz, mir fehlen, glaube ich. Oder ich glaube, da kommen ja immer wieder jetzt Folgen raus. Nee, das ist schon, die ist schon komplett draußen. Die ist jetzt fertig. Also ich habe jetzt gestern die bis zur 6. Folge geguckt. Nice, und? Und fand es krass, dass du keine Warnung vorher ausgesprochen hast. Du hast es einfach so blindlings allen Leuten empfohlen, die so. Ich hätte vielleicht noch sagen sollen, dass das ein bisschen brutal ist. Also gut, anhand von der Erklärung kann man das ja schon merken, aber man könnte ja auch denken, das ist vielleicht so wie Tribute von Panem, da sterben ja auch Leute, oder das ist ja auch vom Szenario her ähnlich, aber es ist schon, also da wird schon gut drauf gehalten, also zum Teil habe ich mich wirklich gefühlt wie in Rambo 4, wo es MG in die Hand nimmt und alle Leute umballert. Und da wird auch alles genau gezeigt, und so wird es in der Serie eigentlich auch. Also da wird nicht, ich weiß nicht, ich glaube ab 16, weil sonst, ich muss keinen PIN eingeben, deswegen. Ja. Aber es ist schon, schon. Ich wollte es eigentlich auch sagen, nur mir ist ja letzte Folge die Zeit hinten raus ausgegangen, und dann ist das irgendwie runtergefallen in meinem kurzen Empfehlungsschreiben. Ich hoffe mal, wir haben niemanden verstört damit. Das muss man definitiv dazu sagen, weil so viele Leute erschossen werden. Und man sieht es ja jetzt nicht so detailliert wie in irgendwelchen Horrorfilmen, wo auf die Wunden gehalten wird oder so. Das ist Splatterfilme. Aber man sieht halt schon relativ häufig, wie jemand aus nächster Nähe erschossen wird oder so. Man sieht viel Blut. Ja, ja. Generell, ja. Aber ich finde es sehr gut. Also es ist so, es hat schon so diesen koreanischen Charakter, der so ein bisschen absurd ist und verrückt. Aber dieses Szenario ist richtig, richtig geil gewählt, und die erste Folge ist noch ein bisschen stumpf, oder ja, ich finde so storymäßig mit den ganzen Hintergründen nimmt es erst ab der zweiten Folge Fahrt auf, aber da auch richtig geil, da kommen so die Charaktere raus, immer die ganzen Szenerien sind crazy, also alles, was so in Tokio gefilmt ist, wenn die in ihren Einkaufsläden sind mit den ganzen Beleuchtungen und zwar die Stimmung, und es regnet da ja auch viel und so, das finde ich richtig geil, Musik ist sehr dezent, aber wenn sie da ist, ist sie ganz geil. Und dann halt dieses crazy Ding, während sie bei diesen Spielen da sind. Also es hat schon was. Ja, weil war schon auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich finde es halt auch irgendwie wie soll man sagen, so haarsträubend, dass das halt Kinderspiele sind. Dass halt nicht irgendwie was weiß ich, irgendwelche Wissensspiele oder sonst irgendwas sind, wo man halt erwachsen sein muss dafür oder schon eine gewisse Reife haben, sondern dass die tatsächlich anhand von Kinderspielen um ihr Leben spielen. So, und das finde ich schon irgendwie, das hat mich auch so ein bisschen gefesselt an der Serie. Wobei es ein Spiel gibt, das ziemlich scheiße ist. Das wird bei dir noch kommen wahrscheinlich. Ich möchte da jetzt auch nicht spoilern, okay. Aber das ist auch sehr in der Kritik, weil es da überhaupt gar nicht um Geschicklichkeit oder irgendwas geht. Okay, aber bin ich noch gespannt. Ich habe gedacht, ich teile es mir ein bisschen ein. Das ist gut, deswegen, das ist gut. Und die Serie ist gestern. Mittlerweile, glaube ich, auch in 90 Ländern auf Platz 1 in Netflix und so. Und ist auf dem besten Weg dazu, die meistgesehene Serie auf Netflix zu werden. Das Gute ist auch, dass es direkt wieder ein paar Halloween- und Faschingskostüme gibt, weil war ja schon bei Haus des Geldes einfach roter Anzug und diese Malermaske da. Ja. Und jetzt kannst du fast den roten Anzug wiederverwenden. Brauchst nur so eine Gittermaske, wo entweder ein Kreis, ein Dreieck oder ein Viereck drauf ist und kannst direkt, also es ist so richtig recycelbar, dein Kostüm, wenn du damals schon das Netflix-Kostüm ausgepackt hast. Ich finde es auch verrückt. Ich weiß nicht, ob es bei dir mittlerweile auch schon so ist, aber bei mir in TikTok ist meine For You-Page voll mit Squid Game-Sachen. irgendwelche Verschwörungstheorien, irgendwelche Entdeckungen, die gemacht wurden, Leute, die Spiele nachkreieren und so. Das ist so krass. Das ging innerhalb von einer Woche. Sehe ich überall nur Zeug zu dieser Serie, weil die so krass. Ich habe, glaube ich, so eine Theorie habe ich gesehen, da habe ich selber sogar, glaube ich, auch dran gedacht, aber ich glaube, sie ist nicht zu 100% passend und es wäre jetzt auch Quatsch, das hier zu besprechen, weil es direkt spoilert, deswegen, aber geht so bei mir, hält sich in Grenzen. Ich sehe oft, dass jemand versucht, so eine App zu bauen, wo man wie ein Spiel, aber man sieht nichts, man sieht nur so dieses, ich lade ein Bild hoch und dann bin ich die Nummer in dem Game, aber du siehst nicht, was da drin abgeht und ob da, und dann schreiben sie mir, es kommt bald und ich glaube, der App Store wird bald geflutet mit Squid Game Apps, die was auch immer machen sollen, keine Ahnung. Nee, sogar Lissy hat schon mich gefragt, ob dieses Zuckerding aus der Serie ist, weil sie das mal auf Instagram gesehen hat. Also für alle, die es nicht wissen, die müssen ein Spiel spielen, wo sie aus... Jetzt verrat's doch nicht. Ja, aber sonst können... Es geht um Zucker. War das sehr gut. Genug gesagt? Das war schon zu viel, ja. Okay, scheiße. Sorry. Eieiei. Ja, aber also hast du es so am Stück dir angeschaut, die 6 Folgen, oder hast du die auch portioniert Tag für Tag angeguckt? Na, ich hab vor meinem Urlaub jetzt, habe ich eine Folge angeguckt und gestern habe ich dann 5 Folgen angeguckt. Nice. Und hat ich sich da gedacht, gepackt, das war oder dann die letzte. Gesagt? Nee, ich habe dann so gedacht, ja, ich habe im Kopf gehabt, das sind 6 Folgen und habe dann gedacht, ja gut, das ist ja nur noch eine und dann guckst du die noch voll, aber dann habe ich gesehen, ja, es geht doch weiter und auch storytechnisch war es ja nicht aus, deswegen. Ich glaube, es geht bis 8. Ich glaube auch, dass jetzt noch 2 Stück fehlen, aber da freue ich mich drauf, die gucke ich heute, glaube oder morgen gut. Irgendwann an. Es kommen auch noch 1-2 Twists, kann ich dir sagen. Ja, ich habe auch Bock drauf, vor allem ist es halt geil, wenn das jetzt alle angucken oder ich denke mal, es gucken viele an oder zumindest mit dir könnte ich mich zum Beispiel dann privat drüber unterhalten und so ein paar Sachen, vielleicht auch das, was man auf TikTok und so gesehen hat, drüber reden und so, weil das halt irgendwie cool, sonst hast du es selten, weil manchmal guckt halt der irgendwie einen Film an, der halt vielleicht aktuell ist, aber du hast selten irgendwie so eine Überschneidung und wenn du da bei sowas, wenn es neu rauskommt, dann am Ball bleibst, dann kannst du gleich so ein bisschen drüber reden und das ist halt auch irgendwie interessant. Und, ich habe das Gefühl, das war das letzte Mal während der Hochzeit von GOT so. Ja, wo ganz gesagt. Viele GOT geschaut haben und da war es auch so ein Austausch, ich denke so, habt ihr die Folge schon gesehen und hast schon die neue Folge gesehen, das ist richtig krass, was da passiert. Ja. So, das ist halt auch geil, wenn es dann so jede Woche rauskommt, wo man dann so noch Vermutungen, weißt du, wo es nicht abgeschlossen ist, nicht jeder hat es jetzt fertig gesehen oder meistens ist ja dann doch nicht ganz fertig bei Netflix, dann ist immer so viel offen noch. Aber wenn du so nur wochenweise, dass wirklich noch ganz viel vor einem liegt, bis die Staffel abgeschlossen ist, dann geht halt schon irgendwie was und dann geht viel im Kopf rum und wenn man sich dann austauscht, das ist brutal interessant. Aber das gibt's halt leider fast kaum mehr. Also ich habe das Gefühl, also der Serienmarkt wird ja völlig überschwemmt. Allein von Netflix, die jedes Jahr irgendwie 30 eigene Serien rausbringen und dann gibt's noch die ganzen Mitbewerber wie Amazon und Disney Plus und was weiß ich, was da jetzt alles mitmischt und dann schmeißen die alle ihre Serien komplett mit einer Staffel voll Folgen raus. Das ist gar nicht mehr so dieses Ding von früher. Ich weiß noch, wie ich das Finale von Breaking Bad live geschaut habe, wie es in Amerika rauskam, weil ich so Bock drauf hatte, weil das auch so jede Woche eine Folge rauskam. Dann hatte ich mich mit einem Kumpel verabredet, nachts quasi über einen Stream amerikanisches Live-Fernsehen zu schauen, dass wir die letzte Folge live sehen und so. Das gibt's heute gar nicht mehr, leider. Doch, ich glaube schon. Aber es sind halt nicht solche Serien, sondern dann ist halt Tatort und Rosamunde Pilcher und solche Sachen. Ja, da könnte ich theoretisch schon unterhalten drüber. Klar, aber ich meine halt gerade die großen Serien. Ich weiß jetzt nicht, was letzte Woche. Ich würde sagen, dass Rosamunde Pilcher nicht groß ist, oder was? Vorsicht, Vorsicht, Kerle. Ja, aber so, weißt du, sowas wie GOT, das kam ja auch so gestückelt raus. Und ich habe jetzt schon lange, also wenn ich an die Sachen denke, die ich in den letzten Jahren geguckt habe, wo ich richtig geil fand und die auch groß waren, sowas wie Dark oder so, das kam, glaube ich, auch alles halt am Stück, eine ganze Staffel raus und dann konnte es halt in einer Tour durchschauen. Aber es machst du dann meistens auch. Oder ja, auf schon. 2-3 Tage aufgeteilt. Aber du sagst nicht, nee, ich gucke jetzt an einem Tag oder in einer Woche nur eine Folge, das machst du halt auch nicht mehr so. Ja, und das finde ich halt schade, weil du könntest das voll entzerren. Und mir geht es dann oft so, jetzt gerade nach Squid Game, ich habe das durchgeguckt, fand es übel geil, habe die eine Staffel innerhalb von einem Tag angeschaut und dann denke ich mir am nächsten Tag, wenn ich so irgendwie Bock habe auf eine Serie, drücke ich so durch und nichts scheint mir zu gefallen, weil ich so in so ein Loch falle nach so eine Post-Serien-Depression irgendwie. Ja, machst du halt auch selber ein bisschen kaputt, dadurch, dass du alles auf einmal guckst. Genau, und wäre ich gezwungen zu stückeln, würde es mich wahrscheinlich aufregen, weil ich gezwungen bin, das so langsam anzugucken. Aber das würde den ganzen Prozess völlig entzerren und ich hätte viel länger das gute Gefühl davon. Ja. Naja. Mach halt mal einen kleinen Vorschlag an Netflix, sag ich mal. Ja, nee, da regt sich, glaube ich. Mach besser gestöngelt, Kalle. Da würde sich die ganze Serien-Junkies drüber aufregen, wenn jetzt plötzlich das Zeug wieder so verzerrt rauskommt, getimegated. Naja. Ich glaube, beides hat sein Pro und Contra. Ja, ich glaube auch. Wie alles im Leben. Wie die Wurst, die hat auch einen vorne und einen hinten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und wundervollen 45. Folge Carstensen Crusoe, der Podcast für Gestrandete. Wir sind hyped, ich bin back vom Urlaub, du hast auch noch Urlaub, bist also auch available und wir mussten keine Folge ausfallen lassen. Das ist wunderbar, das hat perfekt geklappt. Herzlich willkommen, Willi. Hallo, danke für die Begrüßung. Es war echt voll der Dusel, dass wir beide so heute Zeit haben, um die Folge noch schnell aufzunehmen, bevor sie dann... Wäre stressig geworden, wenn wir beide hätten arbeiten müssen. Und dann hätte ich das noch alles bis vor heute Nacht, 0 Uhr. Und selbst wenn man es rechtzeitig hochlädt und denkt, man hat alles richtig, dann kriegt man im Urlaub doch eine WhatsApp-Nachricht. Irgendwas... von Nick habe ich eine geile Nachricht bekommen, so... wollt ihr uns verarschen? Also ist es ein Troll oder ist da irgendwas falsch? Und dann habe ich es erst angehört und dann gedacht, ah, fuck, ey, wie konnte das passieren? Aber ja, da ist irgendwas durcheinander geraten. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich habe genau das gleiche gemacht wie bei der Folge davor und jetzt war halt die vertauscht und das mit dem Text hat genauso wenig geklappt und bis das dann alles wieder richtig hinsortiert war, dann sind so viele Tage vergangen. War verrückt. Und dann wollte ich den Sorry-Post auf Montag rausschieben und dann stürzt Instagram zusammen. Es wollte einfach wirklich nicht. Ja, irgendwie war dieses Mal wirklich technisch der Wurm drin. Der Text auch schon, dass ich den einfach nicht einfügen konnte. Das war verrückt. Hat mich aufgeregt. Naja, es kann nur wieder besser werden. Das war so, eine Katastrophe. So gepiekt gestartet, da lassen wir uns. Und ich sag's noch Dämpfer in nicht. Der Folge, die schiefgelaufen ist, oh, war so super, hat alles auf Anhieb geklappt und war online und wir konnten direkt ein bisschen Werbung machen und haben 4 neue Follower und direkt an der neuen Folge ein Follower weniger einfach. und den Podcast-Gott herausgefordert. So gut. Oh je. Ja, das, wie gesagt, das kann nur wieder besser werden. Ich denke, das wird jetzt auch wieder besser. Wir haben uns jetzt zwar selber ein bisschen Stress gemacht, dadurch, dass die Folge morgen schon online sein muss, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich denke auch. Sonst würde ja der Text nochmal passen mit jeden Freitag eine neue Folge. So steht es ja irgendwie in der Beschreibung von... Steht es in der Beschreibung? Also auf allen Seiten. Ja, ja. jeden Freitag eine neue Folge. Oder die neue Folgen jeden Freitag oder irgendwie sowas steht da drin. Crazy. Ich hätte es gar nicht mehr im Blick. Ich habe wieder ein kleines Update zu einer Kategorie. Oh ja. Und also es ist eigentlich keine Kategorie, aber dadurch, dass ich es die letzten zweimal schon gemacht habe und mir jetzt wieder eins eingefallen ist, könnten wir fast daraus eine Kategorie machen, und zwar ein neuer Emoji-Vorschlag. Okay. Also ich packe meinen Emoji-Koffer, nehme mit eine, was war das erste? Einen salutierenden? Davor war noch einer. Der Chapeau-Hut. Der Chapeau-Emoji, der Salutier-Emoji, und jetzt kommt der dritte Emoji, und zwar einer, der so, schwierig zu beschreiben, so Wiki-ähnlich den Finger hebt. So habe ich es mir aufgeschrieben. Also quasi so jemand Nase. Schreibt, nicht unbedingt an der Nase, einfach so dieses Schnippen danach und dann diesen Finger. Also so ein Aha-Ding, so ein... Genau. Ja. Also wenn jemand so, du fragst irgendwie was nach, weil jemand hat im Status irgendein Bild und sagst so, ist es das und das? Und dann sagt er, nee, das soll das und das sein. Und dann sagst du, jetzt. Und dann könntest du zu diesem entweder nur den Emoji machen oder dieses, jetzt habe ich es verstanden. So, da habe ich nichts gefunden. Du bist heimlich von der Regierung beauftragt worden, die Sprache durch Emojis zu ersetzen. Und jetzt versuchst du über unseren Podcast lauter Emojis rauszubringen, die Sprache ersetzen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, man muss die wirklich offiziell einreichen, sonst passiert da gar nichts. Ja, sonst wahrscheinlich. Bleibt alles so, wie es ist. Aber das kannst du ja nicht machen, wenn du von der Regierung beauftragt bist. Dann wird er sofort Emoji KKG dahinter kommen, wenn immer der gleiche Typ was einreicht. Aber das funktioniert ja so, dass das irgendwie einfach eingereicht wird. Dann wird irgendwie, gibt es so einen Findungsprozess oder eine Abstimmung, ich habe keine Ahnung. Und dann wird er ja offiziell rausgebracht und nachgepatcht. Das ist ja wirklich so, dass es lebt da davon, dass Leute was einreichen. Ja. Ja, da sitzen bestimmt dann aber auch so mit 50-Jährigen, die darüber diskutieren, ob der jetzt gut ist, der Emoji oder nicht. Wie in so Werbeabteilungen. Ja, da muss man halt durch. Das heißt, man muss so einen Mittelweg finden, um das allen schmackhaft zu machen, nicht nur einer bestimmten Altersgruppe. Kann Annette diesen Smiley 50 Mal hintereinander posten und er ist immer noch gut? Das sind so die Ausschlusskriterien. Findest du nett auch, dass in Werbeabteilungen manchmal bestimmt alte Leute sitzen müssen, die ihre Idee richtig cool finden und denken, das ist Jugendsprache oder das ist das, worauf die Jugend gerade abfährt, und das ist so völlig vorbei an der Realität. Ist dir noch nie das so? Das denke ich ganz oft, ja. Okay, sehr gut. Dann bin ich nicht allein mit dem Gedanken. Ich bin nicht so viel, was so Videowerbung angeht. Also doch, eigentlich schon. Stimmt, eigentlich macht er nicht nur im Fernsehen Werbung, man hat ja auf YouTube Werbung. Da kommt manchmal ganz komische Sachen. Manchmal kommen Werbung, die gucke ich mir wirklich an. Oder manchmal so ein Musikvideo als Werbung vom Video. Mhm. Da schnuppere ich manchmal ein bisschen rein. Also ich lasse es länger laufen als die Zeit, die unten abläuft. Oder auf TikTok. Aber die interessanteste Werbung fand ich immer auf Instagram, weil da waren, habe ich das Gefühl gehabt, mir werden Sachen empfohlen, die ich wirklich mir auch kaufen würde. Ich würde mir jetzt nicht jeden Scheiß kaufen, aber wo ich wenigstens drüber nachdenke, ob ich das sinnvoll finde, ja, das oder eine Verwendung dafür hätte oder sowas. In der Zeit, wo ich mir mein Motorrad gekauft habe, wurden mir so viele Motorrad-Gadgets da vorgeschlagen, die alle eigentlich gar nicht schlecht waren und so. Das ist verrückt. Da ist wieder dieses Zuhören-Ding, dass die einen abhören und das dann in die Werbung ballern. Das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema im Podcast in einer der ersten Folgen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat auch jeder schon selber die Erfahrung, dass das irgendwie ein bisschen arg dreist ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit dem Abhören zu tun hat oder einfach nur, dass dein Verlauf von Google an alles Mögliche geteilt wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlicher, aber... Wobei ja auch jeder immer mal wieder berichtet, dass er das gar nicht gesucht hat, sondern nur mit jemandem drüber gesprochen hat und dann 2 Minuten später die Werbung dann dasteht. So. Aber vielleicht denkt man da auch nicht dran, dass man es nicht gesucht hat. Weißt du, vielleicht hast du nur ähnliche Begriffe gesucht, sondern nicht genau das. Und dann schließt der selber so den Kreis und sagt dann, ah, okay, wenn er jetzt schon auf Kleinanzeigen nach einer Klobürste da das gesucht, eingeben hat, ja, genau, dann rückst du die neueste Klobürste 3000. Ne, ist schon bestimmt an einem Plattenspieler interessiert. Das hat die Vergangenheit so gebracht, dass das, dass das der folgende Schritt ist nach der Klobürste. Ja, so ein sauberes Klo, gute Musik. Mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein. Das ist mein Algorithmus, mein Suchalgorithmus, meine. Man kann es, glaube ich, sogar nachgucken. Den ja, du kannst ja auch irgendwelche Google-Sachen runterladen, ewig lange Dokumente, was alles über dich gespeichert wurde und so. Ja, ich glaube, mein Dings ist sogar sehr überschaubar bei Instagram, aber dann wird es ziemlich. Ich sag mal, auch schon mal. Ja, Mensch. Ich hab eine viel wichtigere Frage an dich, weil wir das letzte Mal haben wir ganz kurz was angeschnitten, wo du gemeint hast, hätte ich auch viel geguckt, und zwar bei der Küchenschlacht, Thema Küchenschlacht. Mhm. Da wollte ich dich fragen, was dein Lieblingsjuror ist und was dein Lieblingsmoderator-Koch ist. Oh. Also ich muss zugeben, ich bin nicht mehr aktuell. Ich habe das früher, wo ich daheim gewohnt habe, ganz oft geschaut, während dem Studium, weil mein Vater das immer mittags geguckt hat. Der hat immer so ein Ritual gehabt, dass er sich auf die Couch legt und dann Baris Ferraris und Küchenschlacht reingeballert hat und währenddessen gepennt hat. Und ich habe mich da halt nach der Uni ganz oft zu ihm dazugesetzt und dann kam da häufig gerade Küchenschlacht. Jetzt muss ich tue ganz kurz im Hintergrund googeln, was ich schon mal sagen kann. Als Juroren der Farbige, den fand ich immer sehr angenehm. Genau, Nelson, den fand Müller. Ich immer sehr angenehm, weil der so ehrlich war, irgendwie hatte ich das Gefühl. Der war so bodenständig und ehrlich und das fand ich nice. Und von den Gastköchen oder beziehungsweise von den Moderatoren und Köchen ist es der Schubeck? Ja. Der Alfons. Der Alfons. Den fand ich immer witzig irgendwie, weil der so, keine Ahnung, weil der immer so freundlich war zu den Leuten. Super freundlich und auch mit seinem bayerischen Dialekt, da hat er manchmal andere Begriffe. Da ist der Pilz, ist der Schwammerl und das Fleischküchle ist das Fleischpflanzerl. Super und sympathisch. Legende Johann Lafer ist halt auch immer witzig, wenn der da ist. Der verunsichert manchmal die Leute, aber eigentlich ist es schon auch brutal unterhaltsam, wenn der da ist, das stimmt. Ja. Der ist halt einfach eine Legende. Allein durch die Show mit Horst Lichter zusammen und dieses Lichter Lafer lecker und die Verarsche von Switch davon, das war beides so grandios, dass ich den so ins Herz geschlossen habe und immer witzig finde, wenn ich den sehe, weil der hat auch irgendwie so eine ganz spezielle Art von Humor, die versteht nicht jeder und deswegen glaube ich, manche auch das mit dem Verunsichern, ich glaube, der macht manchmal einfach einen Witz und die Leute kapieren es nicht. Doch. Wer sind deine Lieblingsjuroren und Köche? Mein Lieblingsjuror ist der Thomas Martin mit Abstand, oder was heißt mit Abstand, aber der ist umgangssprachlich wird er Dirigent genannt, weil während er erklärt, was er gerade schmeckt, fuchtelt er mit den Händen so in der Gegend rum, dass er dann immer da so drauf zeigt und dann wie wenn er gerade so einen Takt anleitet und so. Und wenn der was erklärt, was er gerade gegessen hat, dann hast du so eine präzise Vorstellung davon, wie das schmeckt. Und bei anderen, die benutzen immer die gleichen Worte. Die sagen, oh, das ist auf den Punkt gegart, da fehlt ein bisschen Salz und so. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, wie es schmeckt. Und der sagt so ganz genau, was er woraus schmeckt und was dominant ist. Und das ist crazy. Konsistenzmäßig gibt er viele Infos und deswegen ist der mein erster Favorit. Und der zweite Favorit, wo ich mich auch jedes Mal freue, wenn der in der Folge kommt, ist der Christoph Rüffer, der Soßengott, der wo so ein bisschen so Segelohren hat, aber der ist so brutal sympathisch und ist auch, ich glaube, 2-Sterne-Koch und Der Soßengott. Und der freut sich immer, wenn das Soße nochmal, oder wenn im Gericht viel Soße ist oder die Soße sogar nochmal extra eingerichtet ist, dass er so einen richtig fetten Löffel nehmen kann. Und die tun ja eh generell beim bei der Wertung alles einzeln zerstückelndes Gericht, obwohl das alles irgendwie so zusammen ist, zerstückeln sie es und dann wird halt die Soße nicht mit irgendwas zusammen, sondern die wird einfach pur probiert, weil die muss ja auch irgendwie stimmig sein. Und dann hast nimmt du er eben seinen den fetten Löffel. Nee. Okay. Also der heißt wirklich Soßengott. Ja, oder wird von Leuten Soßengott genannt? Ich glaube schon, ja. So wie Dirigent sagen sie auch in der Folge selber. Wie ist das jetzt eigentlich heutzutage? Da ist ja wahrscheinlich kein Publikum da oder nur wenig Publikum. Nee, gar niemand. Wie machen die dann gerade die Mmms und gibt's nicht. Gibt's das gar war doch nix. Immer das Beste. Ich kenne das aber gar nicht anders. Ich habe erst angefangen, wo niemand da saß. So, da gab es eine Jubiläumsfolge, die 2000. Folge oder so war das. Die war richtig interessant. Da kamen so ganz viele alte Ausschnitte, wo auch dann zum Beispiel der Zacherl da war und der Hensler und so. Boah, den kann ich gar nicht leiden. Da bin ich so froh, dass der raus ist. Der Zacherl, der tut immer mit der einen Hand in der anderen Hand reiben. Während er redet, reibt er immer so hin und her. Das ist so unangenehm, wenn einem das mal aufgefallen ist. Deswegen bin ich auch froh, wenn der nicht kommt. Aber der kommt eh aktuell nimmer. Nämlich ich meine eher den Hensler, den kann ich gar nicht leiden. Der Hensler, doch, den finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, der Zacherl finde ich nur einen Bart lächerlich, aber der Hensler, der ist, ich finde, der mag kochen können, aber ich finde, das ist so ein Dummschwätzer. Das geht mir so auf die Nüsse jedes Mal, wenn der rumlabert. Sorry für die Wortwahl, aber da habe ich Aggressionen früher bekommen. Aber zurück zu den A's und O's. Ich fand, das war immer das Schönste, wenn Leute probieren durften und dann das ganze Publikum so gemacht hat. Das war so, wie wenn es alle schmecken würden gerade. So ein kollektives Probieren gewesen und die Leute sind so begeistert. Sie hätten schmecken können wie ein Stückchen Scheiße, aber die Leute haben trotzdem gemacht. Das war echt so toll. Vielleicht war der Grund dafür, um so eine unangenehme Stille bis halt, weil du brauchst ja kurz, bis sich das bei dir im Mund entfaltet und bis du wieder so weit den Mund aufmachen kannst, dass du was sagen kannst dazu. Vielleicht haben die das dann so übertünchen sollen und haben halt gedacht, das ist so der coolste Weg da dafür. Ich weiß nicht mal, ob das geskriptet war, ob das von den Leuten kam oder ob einfach nur jedes Mal das Publikum entschieden hat, wir machen jetzt gemeinsam dieses Geräusch, um es so zu tun, als würde es uns ausschmecken. Weil das war halt immer so awkward irgendwie, aber es hat dazugehört. Das war so ein Küchenschlacht-Ding. Ich glaube, die haben auch mal irgendwann an den Regeln ein bisschen rumgespielt. Das ist jetzt immer noch wochenweise und jeden Tag fliegt einer raus oder eine und am Schluss sind noch zwei übrig und die müssen beide das irgendwie ein vorgegebenes Menü vom Gastkoch machen. Ja, das ist immer noch genau gleich. Okay, weil und sowas dann auch schon. Kommst du nach der Woche in die Champions Week, also alle 4-5 Wochen ist dann müssen sogar alle 6 Wochen sein, kommen immer die Besten von jeder Woche nochmal zusammen. Da geht's richtig krass ab. Also da kommen Champions Week, wenn man einsteigen will, lohnt sich am meisten, weil da kommen keine stimmbehaften Gerichte. Da wird's richtig, da schenkt sich niemand was. Da sind's auch Nuancen von Unterschieden. Vor allem zum Schluss, wenn die das gleiche Gericht kochen, ist es ja brutal schwierig zu entscheiden für den Juror. Aber dabei was ist machen wir jetzt? Also so stimmbehafte Gerichte machen es doch auch interessant, wenn da irgendwie so Oma Carla denkt, sie macht da jetzt Kartoffelschnitz mit Spätzle und das ist halt nichts im Vergleich zu dem Filet Mignon, das der Toschen rausgebracht hat. Stimmt schon auch, ja. Also es ist generell immer interessant, aber wenn man halt irgendwie so... Manchmal auch umgekehrt, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber manchmal auch umgekehrt, wenn dieses krass hingestellte Gericht einfach nicht so gut ist wie so ein bodenständiges Gericht. Das fand ich auch manchmal richtig geil, wenn das so irgendwie Schnitzel mit Kartoffelsalat gewonnen hat, weil es einfach so lecker war gegen irgendeinen völlig überkandidelten Scheißdreck, der halt schön aussah und wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit drin gesteckt hat, aber halt einfach nicht überzeugt hat wie das Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das finde ich auch sehr cool. Klasse. Das stimmt auch, das hat was. Das fehlt dann später. Ja, da sind sie schon sehr aufgedröselt, aber irgendwann muss halt nimmer nur der Geschmack, wenn zum Beispiel alles an sich gut schmeckt und stimmig ist als Gericht, musst du ja irgendwann den Aufwand bewerten. Wenn du sagst, da ist nirgends ein Fehler drin in den Gerichten, musst du irgendwann sagen, ja okay, da den Nudelteig zu machen und das dann nochmal in die Füllung und dann nochmal zu nachher in der Butter schwenken und so, das ist halt 10-mal mehr Aufwand wie das Fleisch anbraten und dann in die Röhre stellen. So, da muss halt irgendwo dein Weg gefunden werden. Aber das stimmt schon auch, dass am Anfang dieses, der erste Tag ist immer Lieblingsgericht. Das heißt, jeder darf das kochen, wo er am liebsten isst oder am liebsten kocht, wie auch immer. Und da kommen halt wirklich oft Sachen, die sind an sich sehr simpel, aber wenn man halt das schon oft gemacht hat, hat man so seinen eigenen raffinierten Weg, wie man das angeht und deswegen auch irgendwie besonders gut machen kann. Also ich war gerade in Gedanken wegen der Champions Week. Die war früher, glaube ich, auch schon da, aber war so eine Special-Folge. Also das war, glaube ich, einmal habe ich sowas gesehen. Aber jetzt ist es regelmäßig, sagst du? Mhm. Also immer im gleichen Abstand. Quasi, wenn ich glaube, es ist immer versetzt, damit der, der in der letzten Woche gewonnen hat, nicht gleich wieder in der nächsten Woche in der Champions League ist, sind die fünf von fünf Wochen davor oder sechs Wochen davor, sodass du nicht gleich wieder ran musst und dir ein bisschen was ausdenken kannst in der Zwischenzeit, weil du weißt ja, wenn du gewonnen hast, oh, ich muss wiederkommen und da brauche ich dann wieder neue Gerichte oder du kriegst, glaube ich, auch vorher rechtzeitig gesagt, welche Themen es gibt, weil da gibt es, glaube ich, auch, da steigt man, glaube ich, auch schon immer mit Lieblingsgericht ein, da geht es, glaube ich, gleich mit Themen los, weil es ja Quatsch wäre, weil in der Regel hat man vielleicht ein Lieblingsgericht und dann kann man das jetzt nicht nochmal machen und das wäre ein bisschen quatschig deswegen. Und dann kommen ja die Gewinner von der Champions League nochmal in dem Jahresfinale. Ach, das habe ich selber auch noch nie angeguckt, aber das ist dann das Krasseste. Gibt es dann auch den Jahrzehntsieger, wo alle es geht immer weiter. Und dann gibt es noch den Jahrhundertsieger. Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, da ist vorbei. Ich hatte gerade auch noch eine super Kochshow-Idee, während wir gesprochen haben, weil du gesagt hast, es kommt ja auch aufs Aussehen manchmal dann an und auf den, um den Aufwand. Eigentlich wäre es doch mal ganz schön, so eine Kochshow zu haben, wie beispielsweise bei, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von der Musikshow, wo die Leute sich umdrehen, wo sie nicht die Sänger sind, The Voice. Es gibt ja schon The Taste, das ist ja auf diesem Löffelchen, wo so Löffel, nur so ein Biss entscheidet, aber da geht es ja dann auch immer noch so ums Anrichten und was weiß ich. Und eigentlich müssten wir doch mal so eine Kochshow nur auf den Geschmack runterbrechen. Und dafür fände ich super, wenn einfach die Leute was kochen, was richtig Leckeres kochen und dann alles in den Mixer schmeißen, pürieren und dann müssen die Juroren das Pürierte trinken und sagen, das, was am besten im Geschmack war, das gewinnt einfach. Dann ist es so wie quasi wie The Voice, wo sie sich umdrehen und vorher den Sänger oder die Sängerin noch nicht gesehen haben und da sehen sie das Essen nicht und probieren und finden es wahrscheinlich geil. Was hältst du davon? Das ist, glaube ich, eine ziemlich dumme Idee. Warum? Weil wenn du Sachen pürierst, dann geht, glaube ich, viel von dem Gericht verloren. Ich glaube, da gehören halt auch so Konsistenzen und so Sachen dazu und auch wie sie nacheinander kommen, während du sie isst. Weil wenn du es pürierst, kann es sein, ein Geschmack ist auf einmal dominanter wie der andere, was er vorher aber nicht wäre, weil das halt, keine Ahnung, die Kruste vom Fleisch ist, da ist irgendeine Pfefferkruste dran und wenn du das dann essen tust, dann kommt der Pfeffergeschmack zuerst auf deine Zunge. Wenn du das jetzt aber mixen tust, kann es sein, der ist vielleicht weg oder kommt gar nicht richtig raus und so und ich glaube, dann ist da halt die Kunst, nie eine gute Idee. Dann ist da halt die Kunst, das so hinzubekommen, dass es gut schmeckt. Das sind dann die wahren begabten Köche, die, guck mal, so ein Astronautenessen gibt es doch irgendwie auch aus der Tube oder gab es jetzt. Heutzutage gibt es ja schon auch so schockgefrostet, dass sie was Richtiges essen können. Aber früher hatten die doch auch noch so Tuben, wo so irgendwas Püriertes rauskam. Und das hat ja dann auch nach Gulasch geschmeckt oder so. Das muss man doch hinkriegen können und dann bewerten können. Ich finde das super. Aber dann ich glaub, ist, glaub, die Show angucken. Dann ist, glaube ich, kein Fernsehformat mehr, weil ich glaube, das lebt vom Bild. So wie man sagt, das Auge isst mit. Aber wenn man dann alles mixen tut und alles ist nachher eine braune Brühe, wenn es rankommt, dann lohnt sich das, glaube ich, nimmer, das zu sehen. Ja, dann könnte ich auch einen Podcast draus machen. Man kann das ja auch cool gestalten. Ich meine, solche umdrehenden Sitze wie jetzt in The Voice, da kann ich dann so Mixersitze machen, wo die, wenn es denen schmeckt, dann drücken sie auf den Knopf und dann dreht es sich so ganz schnell wie ein Mixer und oder so irgendwas, irgendwie so ein bisschen Pep reinbringen. Ja, aber dann ist, glaube ich, das Essen immer im Vordergrund, dann ist, glaube ich, die Show im Vordergrund. Und das finde ich halt auch geil bei der Küchenschlacht, dass da zum Schluss so eine richtig krasse Kamera bis auf den kleinsten Fettpore von dem Fleisch drauf hält und du dann dir selber beim Zuschauen schon Wasser im Mund zusammenläuft. Und das macht schon viel aus, denke ich mal. Und wenn das alles fehlt, deswegen... Du hast recht. Also du kannst gern die Show bei dir gucken, aber für mich wäre es gar nichts, glaube ich. Meinetwegen. Aber sag mal, eine Frage noch zur Küchenschlacht. Interviewen die noch den Verlierer des Tages? Weil das haben sie früher immer gemacht. Und ich habe vor kurzem irgendwann mal wieder eine Folge gesehen, da haben sie es nicht gemacht. Und jetzt wollte ich wissen, ob das nur so ein einmaliges Ding war oder ob die tatsächlich den Verlierer nicht mehr interviewen. Ich weiß nicht, wie genau der interviewt wurde. Ich weiß, dass er in der Folge drauf dann immer ganz kurz noch so ein Statement geben kann, ob das für ihn, okay, was er jetzt dazu denkt. Ja, dann sagt er halt so, ja, nee, das war schon gerechtfertigt. Bei mir war das wirklich nicht so gut und keine Ahnung. Und dann sagen die meistens, ja, ich wünsche aber den anderen viel Glück, weil die sich anscheinend außerhalb von der Show auch die ganze Woche irgendwie miteinander verbringen und sich da kennenlernen und so. Und dann sind die meistens super friendly. Nee, dann ist das neu oder zumindest nicht mehr so, wie es früher war. Weil früher haben sie immer, wenn entschieden wurde, wer raus ist quasi, wenn der Zettel im Ding stehen geblieben ist, im Halterle und nicht rausgenommen wurde und auf den Tisch geknallt, dann ist es auch nicht mehr so. Doch, das ist okay, so. Das gefällt mir sehr gut. Das ist eine sehr schöne Entscheidungsmethode, so rausziehen und auf den Tisch werfen. Du bist weiter, mein Freund. Das Kalbsrahmschnitzel, das ist in der nächsten Runde. Die Königsberger Klopse sind damit und dann beim Weiter batschen sie das auf den Tisch drauf. Das ist klasse. Nee, danach, wenn das entschieden wurde, ist die Kamera so zu dem Verlierer quasi, der hat dann noch kurz irgendwie sein Statement abgegeben und dann ist die Kamera abgedreht auf den gekreuzten Kochlöffel und Rührbesen, der dann auf dem Tisch lag. Und dann war die Folge vorbei und die nächste Folge hat dann quasi wirklich direkt wieder mit dem Kochen angefangen und nicht mit einem Statement von der vorigen Folge. Nee, das fehlt jetzt. Also man sieht, dass der Juror immer zu dem Verlierer hingeht und kurz noch mit ihm schnackt, aber man hört keinen Ton mehr, man hört dann dieses Abschlusslied und die Kamera fährt so in die Totale. Das ist auch so ein Lied, das im Kopf bleibt. Wenn man es einmal gehört hat, das Küchenschlachtlied, dann kommt das einfach sofort wieder. Ich finde, das dudelt ja, das ist ja nicht wie in dem richtigen Lied, sondern das dudelt am Anfang mit so einer Geige los. Das ist super geil, eigentlich, wie das immer aufhört mit der Musik. Eieiei. So eine schöne Serie. Wir haben fast eine komplette Folge nur über die Küchenschlacht geredet. Wir haben die letzte Folge komplett über Schnaps geredet, Saufgeschichten und so, deswegen, so ist es halt. Es gab mal übrigens, das wollte ich ganz kurz einwerfen, ich glaube, die wurde schon längst wieder abgesetzt, eine Kochshow, die nach der Küchenschlacht noch lief, die sollte den Rang von der Küchenschlacht quasi so ein bisschen ablaufen und das neue große Ding sein, die hieß, glaube ich, die Topfgeldjäger, wenn ich mich richtig erinnere, also nicht Kopfgeld, sondern Topfgeldjäger, und die mussten irgendwie, wie waren das? Die haben, glaube ich, irgendwie ein Quiz gespielt, wo sie Zutaten erspielen konnten. Dann mussten sie aus den Zutaten was kochen. Und wenn sie halt das Quiz scheiße gespielt haben, hatten sie nur Kackzutaten und konnten nur irgendeinen Misch kochen. Wenn sie es gut gespielt haben, hatten sie halt alle möglichen Zutaten und konnten dann was Nices kochen damit. Und ich glaube, das Prinzip hat auch nicht so funktioniert. Deswegen wurde es relativ schnell wieder abgesetzt. Okay, ja, hört sich ein bisschen vercheckt an. Ja, aber das war, wie gesagt, das war früher mal so ein bisschen der Versuch vom ZDF, seine eigene Sendung aus dem Programm zu nehmen. Hat aber nicht funktioniert. Die Küchenschlacht gibt es immer noch. Ja. Dann würde ich mal sagen, bevor wir noch länger über Kochen und Essen reden, und wenn vielleicht hört es gerade jemand, der brutal Hunger hat, der... Ja, ich hoffe, ihr steckt nicht in der Situation. Deswegen haben wir uns überlegt, wie sagt man das jetzt am geschicktesten? Wir starten wieder eine altbewährte Kategorie, aber wir haben sie leicht angepasst. Und zwar geht es wieder um Musik. Das haben wir auch schon mal eine Umfrage gemacht. Ich habe gesagt, das ist ganz geil. Wir haben gedacht, wir machen das jetzt so ungefähr einmal im Monat. Haben deswegen nicht letztes Mal angefangen, weil ich da jetzt im Urlaub war. Aber wir haben gedacht, wir machen das immer so, dass wir von den Alben, weil die Folge auch am Freitag erscheint, von den Alben, die an dem Freitag rauskommen, je nachdem, wie es passt, uns eins aussuchen, das dann anhören und dann in der Folge drauf besprechen. So habt ihr auch die Chance, das euch selber anzuhören und dann vielleicht gleich unsere Gedanken auch zu teilen oder vielleicht auch euer Feedback zu dem ganzen Ding zu geben. Und jetzt ist halt das Problem, jetzt müssten wir uns für ein kommendes Album entscheiden. Wir haben vorher auch ein paar Links rumgeschickt uns, dass wir da mal durchgucken können. Und ich habe das Problem, und ich glaube du auch, dass mir da gar nichts irgendwas sagt von dieser Woche. Ja. Außer Trivium. Trivium. Und James Blake. James Blake kenne ich auch. Mir sagt einer was, aber da kenne ich auch nur ein Lied von dem. Und das ist der Bibi No Money. Aber der hat eigentlich ein geiles Cover. Also wenn wir uns jetzt anhand, ich müsste mich jetzt wirklich anhand vom Cover entscheiden. Das ist der, wo auf dem Cover vor so einer Aubergine. Ich glaube, also der Rapper, der war in diesem Lala-Lied drin. Dieses Der hat da den Rap-Part gemacht. Deswegen glaube ich, es könnte ganz geil sein. Das sind alles Alben, oder? Das sind keine EPs. Das sind alles Alben, ja. Ich hatte vorhin ein Cover gesehen, wo ich ziemlich geil fand, wo ich dachte, das könnte mich interessieren. Achso, ja, einmal Peacework Kowloon Walled City heißt das Album. Das werde ich mir wahrscheinlich auch so reinziehen, egal ob wir das jetzt entscheiden als Album oder nicht, weil ich finde irgendwie, das ist so ein Eck von einem alten modischen Zimmer, sieht man da. Mit so einem Fensterle oben rechts und einem Vorhang. Ich find's nett. Findest du nett? Das ist nett. Oh je. Das sind aber auch richtig viele Alben. Relativ weit unten. War das eins? Ah, ich seh's. Okay. Das? Ich seh's. Das sieht geil aus, ja. Und jetzt eins links drunter. Scott Hirsch Windless Day. Da finde ich das Cover irgendwie richtig geil, weil das irgendwie so ein Weltraum-Elefant ist oder so. Ich kann es nicht richtig deuten. Das ist bei mir links drunter. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Nee. Schade. Ist auch 8. Oktober Release. Ja. Und Scott Hirsch Windless Day heißt es. Ah, jetzt sehe ich's. Das ist ein Elefant. Sieht aus wie ein Apfel. Ich finde, das sieht aus wie so ein Rüssel da unten. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, mir ist egal, wir könnten entweder Bibi No Money machen oder das mit dem Fensterle. Peacework. Okay. Dann machen wir doch das Peacework, weil da wissen wir beide nicht, was auf uns zukommt. Ja. Und dann müssen wir komplett. Da steht auch kein Genre dran. Ja, müssen wir komplett objektiv an die Sache. Oh, da ist die Tracklist auch schon veröffentlicht. Nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Also, wir werden es auf jeden Fall verlinken, das Album. Dann könnt ihr es euch auch reinfahren. Direkt, wenn die Folge rum ist, macht ihr direkt danach die Musik-App eures Vertrauens auf und hört euch das einmal an. Wir können nicht sagen, was euch erwartet. Ihr müsst selber, also ihr seid genau auf dem gleichen Stand wie wir in dem Fall. Wir haben das wirklich einfach nach Cover entschieden. Und ich glaube auch, es ist eine gute Entscheidung. Cover-Entscheidungen sind generell gute Entscheidungen bei Musik. Das ist ganz selten. Wenn ihr in Zukunft partizipieren wollt in diesem Ding, dann könnt ihr ja uns theoretisch auch wieder Sachen schicken, die halt released werden an dem Tag, wo die Folge dann rauskommt. Dann müssten wir es aber sagen, weil wir gesagt haben, wir machen nicht jeden Monat dieses Musikding. Ja, stimmt. Dann sagt man es rechtzeitig an, dann kann man Einsendungen schicken. Ja, sehr gut. Machen wir's. Wir sagen es in der Folge davor. Genau. Perfekt. Okay. Dann ist die Zeit halt auch schon wieder so gut wie rum. Das ist noch anderthalb Minuten für eine schnelle Empfehlung der Woche, Patrick. Sollen wir die machen? Oder wir können es ja, wir müssen auch nicht jede Woche was empfehlen. Nö, wir können es auch weglassen. Dann gebe ich einen kurzen Tipp. Vielleicht Empfehlung der Woche. Den wollte ich schon seit unserer ersten Podcast-Folge machen. Und ich erinnere mich nicht mehr, ob ich ihn schon gemacht habe oder nicht. Deswegen mache ich ihn jetzt nochmal, falls ich ihn schon gemacht habe. Ansonsten ist ein neuer Tipp. Wenn ihr Dokumente einscannen wollt und keinen Scanner zur Hand habt, könnt ihr mit der Dropbox-App kostenlos vom Smartphone scannen auf euren Dropbox-Ordner und habt das dann quasi überall, das gescannte Dokument. Ist super praktisch, wenn man, wie gesagt, keinen Scanner zur Hand hat oder kein schlechtes Bild machen möchte, weil die integrierte Scan-Funktion ist richtig gut, finde ich. Man kann alles noch bearbeiten, die Kanten schön setzen und Farbe, Helligkeit, Kontrast, alles einstellen. Von mir der Tipp der Woche, falls ihr beim Dokumentenscannen struggelt. Viel Spaß damit. Kann ich direkt auch noch ein kleines Update oder eine kleine Info dazugeben. Wenn ihr kein Dropbox habt, könnt ihr beim iPhone zumindest auch einfach diese Datei-App nehmen. Die kann das genauso. Stimmt. Die habe ich auch schon mehrmals jetzt verwendet. Ich habe gerade geguckt, bei Google Drive sehe ich es jetzt nicht auf Anhieb, aber ich schätze, die haben das auch. Deswegen, da denkt man meistens nicht dran, dass solche Cloud-Dienste sowas integriert haben, aber gerade dadurch, dass man es bearbeiten kann, sieht es unterm Strich nachher wirklich so aus, wie man es in den Scanner angelegt hat. Das ist ein sehr guter Tipp. Also ich mache alles, was ich scannen muss, lieber mit der App als mit meinem Multifunktionsdrucker, der auch scannen kann, den ich hier daheim stehen habe, weil bei dem sieht es aus wie abfotografiert. Und deswegen. Beim Foto sieht es aus wie eingescannt. Das ist verrückt. Sehr gut. Verkehrte Welt. Verkehrte Welt. Goody. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende für diese Woche, oder? Ja, dann machst du mal einen schönen Abschluss und dann lade ich den Bums hoch. Dann sage ich mal in die Runde auf Wiedersehen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zugehört habt. Es ist uns jedes Mal eine Ehre. Es macht uns jedes Mal sehr viel Spaß, für euch etwas aufzunehmen, mit euch etwas aufzunehmen. Hört euch das Album Peacework von Kowloon Walled City an. Wir verlinken es auch nochmal, weil es echt ein komischer Name ist. Und gebt uns Feedback dazu. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.